das lustvoll Gegessene wieder ausspucken, sich modisch gürten, dass einem die Luft wegbleibt, im Glassarg zum Bild erstarren als Männertrophäe. Ja, Schneewittchen ist ein hoffnungsloser Fall. Wie typisch die Lösung. Nicht der Faustschlag eines Riesen, nicht der Schlachtruf eines Einhorns, nicht der Schwerthieb eines Prinzen löst den Bann. Nein, es ist das Stolpern eines Zwergs. Das muss wohl den meisten genügen.